Kundgabe 6381. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.10.1955. Zuwenden zu Gott im freien Willen. Liebeband. Ein Band ist geknüpft, das mich mit meinem Geschöpf auf ewig verbindet, wenn es sich im freien Willen mir zuwendet, also gleichsam den Liebestrahl auffängt, der das Geschöpf nun zieht zu mir und es nimmer fallen lässet. Dieses Band ist unzerreißbar, und so der Mensch es einmal erfasst hat, hält es ihn auch fest, und er wird sich nimmer davon lösen können. Ich rede nun aber nur von denen, die ernsthaft ihren Blick zu mir wenden, nicht von denen, die sich nur formell zu mir bekennen, die mich noch nicht zum Inhalt ihres Verlangens, ihres Denkens und Strebens werden ließen. Denn ich spreche nur von den innersten Gefühlen des Menschen, von seinen geheimen Gedanken, von dem, was seine Seele erfüllt. Ich spreche vom Willen des Menschen, der aus eigenem Antrieb mich suchte und gefunden hat. Ich spreche von dem Willen, den niemand zwingen kann, der nicht von außen beeinflusst wurde, sondern aufsteigt aus der Seele und sich wenden kann, wohin es ihn zieht. Es ist ein Moment der Neugeburt, wenn der Mensch zu mir findet und meinen Liebestrahl auffängt, mit dem ich ihn an mich kette auf ewig. Wie nun auch dessen Weg sei, er führt mit Sicherheit einmal zu mir, auch wenn der Mensch noch durch Irrungen und Wirrungen hindurchgeht und es scheinet, als habe er sich wieder von mir entfernt. Ich lasse den ewig nimmer, der freiwillig zu mir kam, wenngleich er in seiner Schwäche als Folge der Unvollkommenheit oft in Gefahr ist, den rechten Weg zu verlassen. Ich gehe auch auf Irrwegen neben ihm und dränge ihn immer wieder auf den rechten Weg zurück. Denn dazu habe ich das Recht, weil er sich frei zu mir wandte und dieses Zuwenden ihm nun auch meine ständige Hilfe sichert. Denn ich weiß es, dass gerade solche Menschen überaus bedrängt werden von meinem Gegner, und ich werde es zu verhindern wissen, dass dieser Macht gewinnt über sie. Ich allein weiß es, wessen Wille sich mir frei aus eigenem Antrieb zuwandte, und darum könnet ihr Menschen nicht urteilen darüber, wer mir schon angehört willensmäßig und wer mir noch fernsteht, denn der Schein trügt. Aber ihr könnet mit Sicherheit annehmen, dass ich jedem verhelfe zur Höhe, der ernstlich mir zustrebt. Denn ich lasse mich nicht täuschen. Ich weiß um den Seelenzustand des Einzelnen. Ich weiß um alle Motive seines Handelns und Denkens. Und ich fälle wahrlich ein gerechtes Urteil. Ich leite jedem Menschen alle erdenkliche Hilfe zu, wenn ich den Ernst seines Strebens erkenne. Ihr Menschen aber lasset euch oft blenden von schönen Worten. Ihr bewertet den Mitmenschen nach Äußerlichkeiten. Ihr seid oft zu vorschnellem Urteil bereit. Euch genügen Beteuerungen oder fromme Gebärden, um zu glauben, dass der Mitmensch auf dem rechten Wege ist zu mir. Und doch kann er mir noch sehr fernstehen und kaum einen Schritt vorwärts kommen, bis er einmal in sich geht und dann auch meinen Liebestrahl auffängt, mit dem er sich nun mit mir verbindet, auf ewig. Und ich warte immer nur auf diesen Moment des bewussten Verlangens nach mir, den ich aber niemals vorübergehen lasse, denn nun erst seid ihr der Gefahr entgangen, wieder auf ewige Zeiten mir verloren zu gehen. Dennoch wird auch dann noch das Ringen schwer sein, aber ihr erreichet sicher euer Ziel, weil ihr nun an meinem Liebeband euch immer halten könnet, das euch mehr und mehr zur Höhe zieht und das ihr auch niemals mehr loslasset, weil ihr glücklich seid, einen Halt gefunden zu haben in eurem Erdenleben. Aber zu diesem Entschluss muss jeder Mensch von selbst kommen. Keiner kann dazu bestimmt oder überredet werden, weil ich nur das bewerte, was aus dem innersten Herzen kommt. Aber es kann der Mensch aufmerksam gemacht werden auf mich, indem ich ihm als liebender Vater vorgestellt werde, der nach seinen Kindern verlangt. Dann kann das Kind das rechte Verhältnis zum Vater herzustellen versuchen, und es wird die Liebe des Vaters spüren und sich ihm willig hingeben. Und dieses Momentes harre ich, der mir meine Kinder zurückbringt. Und von Stund an wache ich über ihnen. Und wie auch ihr fernerer Lebensweg sei, er wird zum Ziel führen, weil meine Liebe nichts mehr zurückfallen lässet, was einmal im freien Willen zu mir gefunden hat. Amen.